Eine Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner zu Ehren des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Bu Yong-uk, Vorsitzendem der Stadtpräfekturdirektion Osaka des Generalverbandes der Japan-Koreaner, legte am 30. April an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügelmansu der Blumensträuße nieder und verneigte sich ehrerbietig davor. Sie kam an dem Tag mit einer Maschine in Pyongyang.